folge niemals dem Rat der gottlosen Leute, gehe nicht auf dem Weg, der Spöttern gefällt, sitze nie in dem Kreis der lästernden Meute, bleibe nicht in Gemeinschaft sündiger Welt, dann wirst du sein wie ein Baum an der Quelle, der in der Wüste noch Früchte bringt, dein Leben grünt und zerblüht in der Fülle, weil Gottes Kraft dein Leben durchdringt. Habe Freude an Gottes Wort und Geboten, sinne nach und erforsch den tieferen Sinn, was der Herr uns befiehlt, was er hat geboten, das befolge von Herzen, lebe darin. Dann wirst du sein wie ein Baum an der Quelle, der in der Wüste noch Früchte bringt, dein Leben grünt und zerblüht in der Fülle, weil Gottes Kraft dein Leben durchdringt. Sei verwurzelt in Christus mit deinem Leben und gegründet in seinem göttlichen Wort, dass der Herr uns geliebt, die Sünde vergeben. Sag mit Freuden es anderen an deinem Ort. Dann wirst du sein wie ein Baum an der Quelle, der in der Wüste noch Früchte bringt, dein Leben grünt und erblüht in der Fülle, weil Gottes Kraft dein Leben durchdringt.